Auf Radio 1 vom RBB fahren wir fort mit unserer Berichterstattung über den Amoklauf eines Geistesgestörten in der Westberliner Innenstadt, der heute am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr begann und nach wie vor andauert. Über die Anzahl der Toten wissen wir noch nichts. Also auch nicht, ob es tatsächlich Tote gegeben hat, zu beklagen gegeben hat. Es geht eben alles sehr schnell, fast zu schnell. Die Ereignisse überschlagen sich. Wir versuchen weiterhin für Sie Ordnung in das Geschehen zu bringen. Vor Ort ist jetzt unser Reporter, der eigentlich über das Fest zum Auftakt der russischen Woche des Einzelhandels am westlichen Kudamm berichten wollte. André Huber, dazu kamen Sie leider nicht. Nein, Sylvie, das muss noch warten. Ich stehe hier in der Lietzenburger Straße. Vor ungefähr 5 Minuten eilte der Täter hier Richtung Osten entlang und gab dabei immer wieder Warnschüsse in die Luft ab, sodass der Bürgersteig für ihn relativ frei war, bis auf vielleicht ein paar Jugendliche, die Kopfhörer in den Ohren hatten und daher von den Schüssen nichts hörten. Und dann lief er, wie gesagt, hier in den ruhigeren Seiten am Diskutdamms hinein. Ich befinde mich hier auf dem Olivarerplatz aus ungefähr 200 Meter Entfernung gut sehen. Ein sportlicher Mitdreißiger mit Sonnenbrille und zusätzlich offenbar schwer bewaffnet mit Munitionsgürtel. Ungefähr 1,80, dunkelblond, offensichtlich Europäer. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Jedenfalls ein glücklicher Zufall, dass Sie sich mehr oder weniger in der Nähe des Geschehens aufhielten, sodass Sie den Mann sogar aus geringer Entfernung sehen konnten. Was geschah dann? Er schien einen Moment lang innezuhalten. Es war zu dem Zeitpunkt ja auch noch keine Polizei vor Ort. Er stand zunächst am westlichen Ende des Olivarerplatzes. Wie gesagt, ich hielt mich eher mittig auf. Er schien seinen Blick über die Restaurants und Geschäfte streifen zu lassen. Ich glaube nicht, dass er nach etwas Speziellem Ausschau hielt, zum Beispiel nach Komplizen. Offenbar operierte dieser Mann alleine, ein typischer Einzeltäter. Das ist ja auch eher die Regel bei Amokläufern. Er stand also da und sah sich um. Das hört sich nach so etwas wie einer Verschnaufpause an, nachdem er ja zuvor, wie die Meldungen lauten, auf dem Kurfürstendamm wild und wahllos um sich geschossen hatte. Vielleicht überlegte er, in welchen Laden oder in welches Restaurant er gehen könnte, um dort ein möglichst großes Blutbad anzurichten? Das wäre doch eigentlich naheliegend gewesen aus seiner Sicht. Was war Ihr persönlicher Eindruck? Sie standen ja in nächster Nähe. Es hatte den Anschein, als ging der Mann kurz in sich, um sich selbst seines festen Willens zu vergewissern, auf dem von ihm eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Also auch bewusst der Versuchung zu widerstehen, sich ins anonyme Großstadtgetümmel zu flüchten, um vielleicht doch in allerletzter Minute der Verfolgung zu entgehen. Wie gesagt, für mich sah es so aus, als würde er innerlich noch einmal für sich prüfen, ob er am richtigen Ort zur richtigen Zeit und in der richtigen Verfassung war. Aber dann hat er schließlich geschossen, oder? Ja, hat er. Er schoss erneut. Darum geht es hier letzten Endes, leider. Ich erinnere daran, dass eine Reihe von Ladenbesitzern am Olivarplatz aktuell gerade die russischen Wochen veranstaltet, die zwar kein besonders großer Publikumserfolg zu sein scheinen, aber immerhin. Da muss doch unter diesen besonderen tragischen Umständen einiges zu Bruch gegangen sein, oder? Ja, der ohnehin nie besonders belebte Platz war auch zum Zeitpunkt des Amoklaufs, also Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr, nicht besonders voll. Das war ein großes Glück, denn mit einem Mal zielte unser Mann mit ausgestreckten Armen auf das große Schaufenster eines Möbelhauses, das über den ersten und zweiten Stock reicht und hinter dem aus aktuellem Anlass eine große Russlandflagge hing, und drückte ab. Mit ohrenbetäubendem Lärm barst das Ding und abertausende von Glassplittern fielen auf den Bürgersteig vor dem Geschäft. Das hört sich an, als sei dort größerer Schaden entstanden. Mit Sicherheit. Da gilt unser Mitgefühl natürlich ganz besonders denjenigen Geschäftsinhabern am Olivarplatz mit osteuropäischen Wurzeln. Kleine Läden haben es schwer in Berlin, das wissen wir alle. Ja, die müssen sowieso schon hart ums wirtschaftliche Überleben kämpfen, zwischen deutschen Finanzbehörden auf der einen und Schutzgeldmafia auf der anderen Seite. Überspitzt ausgedrückt. Vermutlich ja, André Huber. Aber wir müssen auch über mögliche Verletzte reden. Was ist Ihr aktueller Erkenntnisstand? Wurden Menschen in Mitleidenschaft gezogen, als der Gewalttäter um sich schoss? Nein, glücklicherweise niemand, Sylvie. Aber vor dem Hauseingang war ein Kinderwagen abgestellt, der einiges von dem herabfallenden Glas abbekommen hatte. Offensichtlich war der Wagen leer. Es bedarf aber keiner überbordenden Fantasie, um sich auszumalen, was für Verletzungen ein darin liegendes Kind davongetragen hätte. Nun muss man fairerweise anmerken, dass es gerade im sehr bürgerlichen Wilmersdorf seit 2-3 Jahren sehr in Mode gekommen ist, dass dort viele junge Frauen und Männer ihre Hunde in klassischen Kinderwagen spazieren fahren, wenn diese beispielsweise noch zu jung für den Straßenverkehr oder im Gegenteil schon etwas gebrechlich sind. Diese ultramodernen Mamis und Papis trifft man mit ihren Kleinen immer öfter gerade in der westlichen Innenstadt an. Ich für meinen Teil schaue, gerade wenn ich in Charlottenburg oder Wilmersdorf bin, immer genau hin, wenn ich einen Kinderwagen an mir vorbeirollen sehe. Oft liegt da neuerdings ein Vierbeiner drin. Das geht mir ähnlich, aber worauf wollen Sie jetzt genau hinaus? Es hätte, wenn der Wagen belegt gewesen wäre, also vielleicht nicht unbedingt ein Kind getroffen, ein menschliches Junges sozusagen. Aber ein Tier würde natürlich ebenfalls Schmerzen empfunden haben, wenn es mit herunterfallenden Glassplittern malträtiert worden wäre. Das steht außer Frage. Wie ging es danach weiter? Ja, der Mann, der lief gemächlich eine Reihe parkender Autos am Rand des Olivarplatzes entlang. Mir war, als ich das sah, gleich klar, dass er nach einem Fluchtwagen Ausschau hielt. Man konnte also schon zu diesem Zeitpunkt vor also ungefähr einer Stunde darauf schließen, dass er seinen gewalttätigen Streifzug durch die Stadt noch nicht abgeschlossen hatte. Es war ja auch damit zu rechnen, dass jeden Moment die Polizei auf der Szene erscheinen würde. Der Olivarplatz steht ja für Läden und Passanten der oberen Preisklasse. Da hatte der Amokläufer vermutlich eine große Auswahl an exklusiven und teuren Fabrikaten und ist mit einem eleganten Flitzer davongefahren. Damit hatte ich ebenfalls gerechnet und es standen tatsächlich sehr stilvolle Autos in seiner Reichweite. Aber nein, er schritt erst einmal 4, 5 wirklich schöne Wagen ab und blieb dann mit einem zufriedenen Lächeln vor einem alten Ford stehen. Zulassung auf jeden Fall vor 1990. Wie kam der denn dahin? Das stellt ja nun einen ziemlichen Bruch dar. Haben Sie dafür eine Erklärung? Das kam für mich auch sehr überraschend. Vielleicht der Wagen eines exzentrischen Sammlers oder vielleicht von irgendjemandem, der sich nicht mit Autos auskennt. Jedenfalls war es für den Amokläufer natürlich kein Problem, die Tür aufzubrechen. Dabei wirkte er übrigens sehr routiniert, um nicht zu sagen cool, und den Motor kurz zu schließen, sodass er tatsächlich damit davonrasen konnte, soweit man bei dem angesprochenen Fabrikat von Rasen sprechen kann. Und bei einem Amokläufer von cool, André Huber. Das ist vor dem Hintergrund des Geschehens ein wenig sehr leger ausgedrückt. Ja, Sie haben recht, das war unangemessen. Wir sympathisieren schließlich nicht mit diesem Mann, auch wenn wir seine Motive noch nicht kennen. Wir können beispielsweise nicht ganz ausschließen, dass er aus einer Notlage herausgehandelt hat. Eventuell aus Verzweiflung oder Armut. Vielleicht haben uns unbekannte Umstände ihm keine andere Wahl gelassen, als mit einer Reihe von aufsehenerregenden Taten, oder sagen wir besser Untaten, auf sein persönliches Drama aufmerksam zu machen. Die Stunde der Psychologen wird, was die Ereignisse heute anbelangt, sicher bald schlagen. Und das ist natürlich auch gut so. Nur durch professionelle Analysen können verabscheuungswürdige Taten wie die vorliegende vielleicht in Zukunft, wenn nicht völlig verhindert, dann doch zumindest eingedämmt werden. Oder vielleicht auch durch die Polizei. Ja, die erschien auch gleich mit 3 Wagen am Olivarplatz. Leider 5 Minuten zu spät. Schnell, aber nicht schnell genug. Muss man leider sagen. Ja, da war unser Mann ja schon davon gefahren. Die junge Polizeihauptkommissarin, die den Trupp leitete, hat sich da selber sichtlich geärgert. Sie konnten sie bereits befragen? Hatte sie denn dafür Zeit? Wollte sie dem Täter nicht gleich folgen, nachdem sie in Erfahrung gebracht hatte, in welche Richtung er mit dem Unglückswagen geflüchtet war? Nein, die Polizei ist ja gut vernetzt in einer dicht besiedelten Stadt wie Berlin. Die Hauptkommissarin nahm per Digitalfunk kurz Kontakt mit der angrenzenden Polizeidirektion 3 auf und übertrug die Koordination der Verfolgung den Kollegen von dort. Die Pressestelle der Berliner Polizei teilte der Radio 1-Redaktion auf Anfrage mit, dass der Flüchtige seinen Wagen in der Nähe des Checkpoint Charlie stehen ließ und nun offenbar zu Fuß in der belebten Friedrichstraße unterwegs ist. Wiederum eine noble Einkaufsadresse. Neuere Informationen liegen uns leider noch nicht vor. Hörerinnen und Hörern, die uns in diesem Moment eingeschaltet haben und sich dort in der Nähe aufhalten, rät die Polizei, die Friedrichstraße zu verlassen oder zumindest geschlossene Gebäude aufzusuchen. Ja, ist es denn klug, geschlossene Gebäude aufzusuchen? Wenn der Täter nun in eines eindringt und Geiseln nimmt. Das steht hier so. Wir haben diese Aufforderung von der Leiterin der Pressestelle der Polizei bekommen. Entschuldigen Sie, dann ist die Maßnahme sicher gut durchdacht. Wir wissen ja auch gar nicht, ob der Verwirrte in ein Gebäude in der Friedrichstraße eindringen will. Sie und ich, wir würden sicher einen kleinen Einkaufsbummel machen, wenn es uns dorthin verschlagen würde. Aber dieser Mann, der tickt schließlich vollkommen anders als wir Normalbürger. Sie sagen es. Inzwischen haben wir die Meldung hereinbekommen, dass es tatsächlich ein erstes Opfer im Zusammenhang mit dem Amoklauf, über den wir weiter berichten, zu beklagen gibt. Ein älterer Herr aus Friedenau erlitt vor Aufregung einen Kreislaufkollaps, als der unbekannte Amokläufer mit Luftschüssen die Passanten vertreiben wollte. Der ältere Mann stürzte dabei so unglücklich, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Daran sieht man, dass in einer alternden Gesellschaft kein direktes Gewehrkugelfeuer mehr nötig ist, um jemanden zu töten. Und das ist weder ein Grund zum Schmunzeln noch zum Lachen. Ja, hier lacht auch keiner, Silvi. Hier liegt eher eine ganz andere Stimmung in der Luft. Durchaus eine etwas andächtige Stimmung. Die rührt aber, denke ich, weniger vom Getöteten her. Schließlich verstarb der Mann nicht auf dem Olivarerplatz. Es ist etwas anderes. Wir sind hier eben doch in Berlin und nicht in Klein-Kleckersdorf. Da werden bei Schießereien auf öffentlichen Plätzen natürlich schnelle Erinnerungen an unruhigere Zeiten wach. Es wäre aber hilfreicher für unsere Zuhörer, wenn wir den Blick wieder auf das tatsächliche Geschehen lenkten. Metaphysische Aspekte der Geschehnisse bei Ihnen in der Westberliner City sollten wir außen vor lassen. Das ist wohl auch eher das Spezialgebiet der Boulevardmedien, die ja sicher ebenfalls bald bei Ihnen eintreffen werden. Die sind schon längst da. Eine Reporterin befragt gerade einen der Ladenbesitzer und ein Fotograf knipst die Scherben auf dem Bürgersteig. Die Scheiben auf dem Gehsteig, ich verstehe. Um wieder auf den Täter zu kommen, man muss inzwischen leider sagen Totschläger, handelt es sich Ihrem Eindruck nach um einen typischen Amokläufer? Wenn Sie mich so direkt fragen, dann sah der Mann für mich nicht wie jemand aus, der seine Zeit einsam im stillen Kämmerchen mit Computerballerspielen verbringt. Und wenn er so aussähe, was wäre daran bitte falsch? Er war einfach ein ganz anderer Typ. Verstehen Sie? Nein, da müssen Sie schon etwas deutlicher werden. Er machte auf mich eher den Eindruck eines ganzen Kerls. Jetzt hören Sie aber auf. Nicht gerade ein Softie. Ein Softie hätte jedenfalls kein Blutbad auf dem Kudamm angerichtet. Der wäre gar nicht erst auf die Idee gekommen. Und das ist auch gut so. Ja, sicher, natürlich. André Huber, wir wollen doch sachlich bleiben. Der Mann, der hat sich in der Wahl der Mittel vergriffen. Klarer Fall. Der hat richtig daneben gegriffen. Ja, keine Frage. Aber es schien, als hätte er irgendeine ureigene Mission, von der er sich durch niemanden abbringen ließ. So etwas gibt es heute kaum noch. Na, zum Glück. Aber ich komme langsam dahinter, was Sie eigentlich sagen wollen. Das haben Sie ja bereits vorhin andeutungsweise versucht, diese Vorgänge im ehemaligen Westberlin als Reminiszenz an frühere Epochen dieses Landes zu interpretieren, mit mörderischen Straßenkämpfen und politischer Aktionskunst. Nur, dass wir mittlerweile überhaupt kein eigenes Land mehr haben, glücklicherweise. Wir sind schließlich längst aufgegangen in Europa. Sagt ja niemand was dagegen. Wissen Sie, es hatte ganz einfach den Anschein, Sie hätten das sicher ebenfalls gespürt, wenn Sie hier vor Ort bei mir wären, dass der Mann gegen irgendetwas ankämpfte. Er blickte cool und routiniert drein, aber auch leicht entrückt, als sei er gar nicht richtig bei uns, als sei er eigentlich in einer anderen Zeit. Und es war ja überhaupt nicht klar, gegen wen er ankämpfte. Er nahm ja die Jugendlichen am Kudamm und die Passanten am Olivarplatz gar nicht richtig wahr. Der Olivarplatz am Kudamm ist aber nun einmal der Olivarplatz am Kudamm und nicht das Neandertal bei Mettmann, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie wollen doch bei uns im Radio 1 jetzt keine Diskussion darüber beginnen, wie sehr deutschen Männern der Verlust von archaischer Urgewalt abgeht, oder? Sehr verehrte Kollegin, dass ich nach wie vor auf Sendung bin, das beweist mir ja, dass unsere Chefredakteurin meine Überlegungen nicht völlig uninteressant findet. Na, wenn Sie sich da mal nicht irren. Dass Sie noch auf Sendung sind, liegt vor allem daran, dass wir von unserer Außenreporterin in der Friedrichsstraße, Jasmin Nadolny, momentan nur ein verwackeltes Videobild ohne Ton ins Studio bekommen, womit wir beim Hörfunk naturgemäß leider nicht so viel anfangen können. Das hat vermutlich aktuell mit der Überlastung der Mobilnetze in diesem Bereich von Berlin-Mitte zu tun. Kein Wunder eigentlich bei einem Amoklauf. Wenn dieser Verrückte einen solch hohen Testosteronspiegel hat, warum geht er den nicht mit Sport und Sex abbauen, wie Millionen andere Männer in diesem Land auch? Na, vielleicht weil das Testosteron bereits bis in sein Hirn vorgedrungen ist. Nun hören Sie bitte auf, diesen mutmaßlichen Verbrecher zu idealisieren. Wir kennen ja seine Biografie nicht und können nur mutmaßen, dass er etwas ausgefressen hat. Wenn er erst einmal gefasst sein wird, kommt seine Vorgeschichte auf den Tisch. Und dann stellt sich vermutlich heraus, dass wir es mit einem gewöhnlichen Kriminellen zu tun haben, der überhaupt nichts Besonderes ist. Ein Mann, der wie viele andere auch durchs soziale Netz gefallen ist oder vielleicht einfach nur sein Hartz IV kassiert. Nein, das glaube ich nicht, dass dieser Mann sich vom Staat unterstützen lässt. Was soll denn das schon wieder heißen? Glauben Sie vielleicht, dass der Mann Geld vom Staat verschmähen würde? Als Individualist, ja. Er ist schließlich ein Einzelgänger. von Komplizen oder Mitläufern war hier jedenfalls nichts zu sehen. Was macht er jetzt? Machen wir jetzt weiter mit vertauschten Rollen. Ist doch vielleicht gar nicht so schlecht für die Zuhörer. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir lieber eine Musik spielen. Genau das, was die Hörer jetzt von Ihnen erwarten. Ich bekomme über Kopfhörer gerade das Okay der Chefredakteurin. Wie war nochmal Ihre Frage? Was macht er jetzt? Er ist von der Friedrichstraße weg in die Bärenstraße gelaufen und steht jetzt vor... Warum wackelt das denn so? Das scheint ein Botschaftsgebäude zu sein. Ich erkenne ein Wappen. Ein goldener Doppelkopfadler auf rotem Grund. Monaco? Nein, ich glaube, das ist die Russische Föderation. Da bin ich mir direkt sicher. Schon wieder? Es tut mir leid. Mit sowas macht man keine Scherze, Herr Huber. Meine Großmutter ist jetzt 85 und sie hat immer noch starke Vorbehalte gegenüber Russen. Da kann ich doch nichts dafür. Ausgerechnet die Russische Föderation. Naja, nach seinem bisherigen Verhalten wundert es mich andererseits wieder nicht, wenn sich ihr heimlicher Sympathieträger erneut als Ausländerfeind disqualifiziert. Wieso? Na, als Slavophob. Er zielt jetzt mit seinem Gewehr auf ein Fenster im ersten oder zweiten Stock. Da steht aber niemand dahinter, zum Glück. Jetzt lässt er die Waffe ganz langsam sinken und er... Das ist ja wirklich nicht zu fassen. Mit dem anderen Arm... Er salutiert. Von wegen Ausländerfeind. So nennt man das doch wohl beim Militär, nicht? Eine altmodische Ehrerbietung. Dazu fällt einem ja nichts mehr ein. Eine Ehrerbietung vor dem Feind von gestern. Respekt vor einem ebenbürtigen Gegner. Der Mann sehnt sich offenbar nach der Zeit im Kalten Krieg. So kalt war der ja wohl nicht. Aber endlich wird die Kamera etwas ruhiger. Wissen Sie, damals gab es noch einen Feind, den man ernst nehmen konnte. Einen diesseitigen Opponenten, mit dem man sich abseits der Kriegsschauplätze einen intelligenten Wettkampf um die bessere Weltanschauung lieferte. Kühl und nüchtern, ohne dabei gleich in die Luft zu gehen oder den Kopf zu verlieren. Jetzt überhöhen Sie den Mann schon wieder. Ja, wenn er Anlass dafür bietet, warum sollte man denn nicht ein bisschen spekulieren dürfen? Weil dafür keine Zeit ist. Hier überschlagen sich nämlich die Ereignisse. Von der Seite hat sich eine kleine Eingreiftruppe vom Bundesgrenzschutz genähert. 4 Beamte, wenn ich das richtig sehe. 3 halten den Verbrecher mit Kleingewehren in Schach und die Leiterin streckt ihm jetzt den Arm hin, damit er ihr seine Waffe geben kann. Eine sehr versöhnliche Geste, wie ich finde. Ich würde darauf lieber nicht hereinfallen. Fast symbolisch. Lass von der Gewalt ab und begib dich in staatliche Obhut. Hoffentlich tut er jetzt nichts Unüberlegtes. Was meinen Sie damit? Ach, das will ich lieber gar nicht wissen. Die ausgestreckte helfende Hand einer Frau, die für unseren Staat steht. Was kann er mehr erwarten, dieser kleine Ganove? Was macht er? Er schaut sie an. Sein Gewehr hält er weiterhin gesenkt. Er stellt also keine Gefahr dar. Die Beamten könnten ihn jetzt überwältigen. Aber sie wollen offenbar, dass er ihnen freiwillig folgt. Und? Was tut er? Er wendet sein Gesicht nochmal ab von den Beamten. Die sind inzwischen bis auf ungefähr 2 Meter von der Seite an ihn herangekommen. Er schaut wieder Richtung russische Botschaft. Das Bild, das wir hier bekommen, ist nicht besonders gut. Herangezoomt aus mindestens 100 Meter Entfernung. Was meinten Sie vorhin? Er guckt entrückt, pathetisch? Das war mein Eindruck, als ich ihn sah, ja. Sie könnten recht haben. Der Mann hätte vielleicht lieber Schauspieler werden sollen statt Amokläufer. Eine Silhouette erscheint im Fenster der Botschaft, in dem, auf das der Wahnsinnige eben noch gezielt hat. Warum wackelt das Bild denn jetzt wieder? Ich frage mich, warum immer noch kein ordentliches Kamerateam vor Ort ist. Na, vielleicht weil die Straßen abgesperrt wurden? Wenn er das Gewehr jetzt wieder anhebt, wo in einem der Fenster jemand zu sehen ist. Ein Mann, wenn ich das richtig erkenne. Er beobachtet den Täter. Ist er denn lebensmüde? Ich meine, es ist ja nicht jeder ein Sicherheitsfanatiker. Leichtsinnig. Die Beamtin hat nach wie vor den Arm ausgestreckt und spricht mit dem Gewalttäter. Ich kann hier natürlich nicht hören, was sie sagt, aber ich nehme an, sie fordert den Mann auf, das Gewehr fallen zu lassen. Die anderen 3 haben ihn im Visier. Er sollte sich besser den Sicherheitskräften anvertrauen. Was tut er? Er dreht sich zur Beamtin und es sieht so aus, als wolle er ihr sein Gewehr geben. Als Beweis dafür, dass er nicht auf sie schießen will, hat er den Lauf auf sich selbst gerichtet. Vernünftig. Aber er hält das Gewehr so umständlich. Warum gibt er es ihr nicht einfach? Ein Schuss! Was ist passiert? Frau Kollegin, was ist passiert? Er hat den Abzug gelöst und sich selbst erschossen. Mitten in die Brust. Er sinkt zu Boden und bricht zusammen. Er hat das Spiel beendet. Also wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass der Mann geistesgestört war... Er hat seine Wahl getroffen. Er hätte sich doch nur in die Hände der Beamten zu begeben brauchen. Welch eine Tragödie. Man hätte ihn doch sicher resozialisieren können. Der Justizsenator hätte sich garantiert für ihn eingesetzt. Oder sogar die Bürgermeisterin. Jetzt bekommen wir endlich ein sauberes Bild. Haben Sie zufällig gesehen, ob er in dem Augenblick, als er abgedrückt hat, gelächelt hat? Nein, habe ich nicht. Aber ich kann nur hoffen, dass die Geschehnisse hier wenigstens als abschreckendes Beispiel für viele Zuhörer dienen können. Man darf sein Leben nicht einfach wegwerfen, weil man mit der modernen Zeit nicht zurechtkommt oder mit unserem gerechten Staat, mit seinen vielen, vielen Experten. Man kann sich immer helfen lassen. Ja, man muss es natürlich auch wollen. Mit dieser etwas profanen Feststellung verabschiedet sich unser Reporter André Huber von Ihnen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuhören und gebe weiter an die Kollegin vom Fußball. Nein, entschuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren. Aus aktuellem Anlass verlängern wir jetzt doch unsere Berichterstattung über die jüngsten Ereignisse in der City. Uns liegen nämlich bereits eine Stellungnahme der Pressesprecherin der Berliner Polizei sowie einige O-Töne von Expertinnen und Experten zum Thema Gewaltkriminalität vor. Zunächst die Stellungnahme zu den heutigen tragischen Ereignissen vom Platz der Luftbrücke. Kriminelle Gewalttäter sind nach wie vor überwiegend männlich. Es ist strukturell bedingt und verwundert wenig. Viele Männer entziehen sich leider den staatlichen Gender- und Gleichstellungsvorgaben. Wenn wir erst beide Geschlechter vereinheitlicht haben, mit leichtem Vorteil für weibliche Eigenschaften, dann wird deutlich werden, dass sich vor unserem neuen Menschen niemand mehr zu fürchten braucht. Wenn wir diese nämlich erst mal haben, dann wird niemand mehr aus der Rolle fallen. Ja, und Männergewalt ist dann passé. Eines gilt im Großen wie im Kleinen. Geschenke gibt man nicht zurück, selbst wenn man nichts mit ihnen anfangen kann oder mag. Und wiederholen ist gestohlen, selbst wenn offensichtlich ist, dass man den Falschen mit seiner Gabe bedacht hat. Wenn nun also die Bürger dem Staat das Gewaltmonopol anvertraut haben, dann können sie es nicht einfach so zurückfordern. Auch wenn sie sehen, dass Politik, Polizei und Justiz mit seiner Pflege hoffnungslos überfordert scheinen. Das tut man einfach nicht. Soweit die Pressesprecherin der Berliner Polizei heute am 8. März. Damit aber im Rahmen eines ausgewogenen und vielfältigen Programms auch die andere Seite zu Wort kommt, hier einige O-Töne aus unserem Archiv von einem polizeibekannten Gewaltkriminellen, die wir uns inhaltlich, selbstverständlich nicht zu eigen machen. Also ich kann eigentlich nicht behaupten, dass ich irgendwie eine schwere Kindheit hatte oder so. Also bestimmt nicht schwerer als die von anderen Leuten. Und also ich gehöre auch zu den ganz wenigen, die im Endeffekt nicht in ihrer Kindheit missbraucht worden sind. Und naja, aber wenn halt irgend so ein Studierter mir so einen Stuss halt einreden möchte, dann bin ich ja nicht dazu verpflichtet, das richtig zu stellen, oder? Also ich glaube, ich bin gerade dabei, mit meiner Ehrlichkeit ein wenig meine Bewährung aufs Spiel zu setzen. Das ist natürlich ein bisschen viel verlangt. Aber diese ganzen Experten, die freuen sich doch im Endeffekt darüber, wenn man ihnen genau das erzählt, was sie gerne hören möchten. Also all die Staatsanwälte, Seelendoktoren und Sozialklempner. Also tue ich ihnen den Gefallen. Ganz einfach. Bei einer Wahrheit sind die sowieso nicht interessiert. Und wenn die Leute wie mich nicht hätten, dann hätten sie auch überhaupt gar nichts zu tun. Ganz einfach. So ist es. Ob die genannten Expertinnen, wie eben angedeutet, in ihrer beruflichen Praxis tatsächlich zu wenig realistisch mit dem Phänomen der Gewaltkriminalität umgehen, das vermag möglicherweise das nun zu hörende Statement einer Sozialinstallateurin aus dem sächsischen Wolkenstein zu klären. Also ich wundere mich nicht über anhaltende Probleme mit Kriminalität und zunehmender Brutalität. Nicht so lange es weiterhin auf allen Ebenen an der Einsicht mangelt, dass wir in Sachen Prävention unser Sozialbetreuungssystem konsequent weiter ausbauen müssen. Wir hinken im Vergleich zu Wolkenkuckucksheim seit Jahrzehnten hinterher. Selbst aus dem nicht gerade für kommunistische Umtriebe bekannten Hamburger Institut für Volkswirtschaft kommt die Forderung nach deutlich mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern für unsere Städte. Wir sind leider noch meilenweit von einer Quote ein Pädagoge auf einen Problemfall entfernt. Von einem optimalen Niveau 2:1 ganz zu schweigen. Man kommt sich beinahe vor wie in einem Entwicklungsland. Vor der Unterstellung, in Gerichten würden Gewaltverbrecher häufig zu milde B und infolgedessen auch verurteilt, warnt ein ursprünglich aus dem schweizerischen Basel stammender Richter. Häufig sind in den Medien Großaufnahmen der Angehörigen von Opfern brutaler Gewaltverbrechen zu sehen. Meist mit fassungslosem Gesichtsausdruck nach angeblich viel zu niedrigen Urteilen. Beispielsweise 2 Jahre auf Bewährung für Mord, den wir lieber Körperverletzung nennen. So entsteht leider der Eindruck, übertrieben milde urteilende Richter würden sich an der Ohnmacht der Betroffenen weiden. Manche Psychologen sprechen von einer unbewussten Komplizenschaft der Richter, die sich lieber mit den Tätern anstatt den Opfern solidarisieren. Die Juristen würden mit ihrer für Außenstehende schwer nachvollziehbaren, aggressiven Milde der Tat ganz offiziell noch eins draufsetzen und sich vorkommen. Das ist natürlich totaler Unsinn. Um das Bild journalistisch abzurunden, hier noch eine Anmerkung aus dem Justizministerium, das vor einer zu opferzentrierten Kriminalitätsberichterstattung warnt. Der zu beobachtende neue Trend, vermehrt Opfer von Gewaltkriminalität in den Medien, auch in unseren eigenen öffentlich-rechtlichen, zu thematisieren, wird bei uns im Justizministerium zunehmend mit Sorge beobachtet. Unerfreuliche Vorgänge in der Gesellschaft werden damit auf eine emotionale Ebene transportiert, die nicht objektiv sein kann. Die Gründe, warum Menschen zu Gewalttätern werden, sind äußerst komplex und noch längst nicht genug erforscht. In den meisten Fällen werden sie in die Täterrolle gedrängt. Das bestätigen uns Soziologen, Psychologen und auch Kriminologen. Wir arbeiten intensiv an Lösungen und können für die Zwischenzeit von unserer Seite aus den Verbrechensopfern, die es natürlich auch gibt, das bestreiten wir gar nicht, den weißen Ring empfehlen. Ich höre gerade, die Regie hat einen weiteren zum Thema passenden O-Ton, dessen Urheber allerdings namentlich nicht bekannt bzw. zuordnenbar ist. Manche behaupten ja, die geduldete Gewaltkriminalität würde den Mächtigen dazu dienen, die Bevölkerung zu verunsichern. Wie aber die einfachen Bürger, die Entscheidungsträger hierzulande verunsichern, wird kaum thematisiert. Das ist etwas unausgewogen. Da muss man mal die Mitte finden. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern, hoffen auf einen Erkenntnisgewinn ihrerseits und entschuldigen uns dafür, dass der Fußball heute ausfallen musste. Radio 1. Keine Angst vor Staatsnähe. Radio 1. Das O-Ton-Radio. Wir bringen die meisten O-Töne. Sie hören Radio 1. Wir widmen uns weiterhin dem Vorfall in der Westberliner City. Gewaltkriminalität bleibt ein Thema, mit dem speziell in Großstädten weiterhin gelebt werden muss. Ihre Überwindung scheint heute illusorischer denn je. Wo viele Menschen auf oftmals sehr engem Raum zusammenleben, sind gut entwickelte Umgangsformen unabdingbar, wenn es nicht zu Aggressionen kommen soll, aus denen dann möglicherweise Gewalt entsteht. Gerade für Heranwachsende, die noch nicht so erfahren sind wie Ältere und sich noch ausprobieren müssen, bedeutet der manchmal unfreiwillige, enge soziale und oft auch körperliche Kontakt zu Fremden immer wieder eine Herausforderung. In unserer Reihe Radio 1, mittendrin, senden wir jetzt aus leider traurigem Anlass einen Aggressionssensibilisierungsclip. Mit freundlicher Unterstützung von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und der zivilgesellschaftlichen Initiative Dudelstopp – Musik ohne Zwang. Worum geht es in diesen Alltagsbeispielen? Eine junge Frau und ein junger Mann treffen in einem ansonsten noch recht leeren S-Bahn-Abteil aufeinander. Die junge Frau möchte gerne in einem Buch lesen. Der junge Mann trägt Kopfhörer, aus denen störende Musik schallt. Wie ist solch eine Situation möglichst aggressionsfrei zu bewältigen? Was wird die junge Frau tun? Was wird der junge Mann tun? Ein Projekt zur Huldigung des Phänomens Stille in einer von den Anmaßungen des Lärms geplagten Umwelt. Entschuldigung? Entschuldigung? Kopfhörer sind eigentlich keine Lautsprecher. Ja. Und Fäuste sind keine Boxhandschuhe, oder? Entschuldigung, aber bei dem Krach kann ich einfach mein Buch nicht lesen. Ist doch nicht mein Problem. Außerdem ist Bücherlesen total schwul. Jetzt mache ich mir aber Sorgen. Oh Mann, dann setz dich doch woanders hin. Ey, das ist nicht in Ordnung, was du hier abziehst. Der Wachdienst macht auch nicht so einen Affen, wenn ich meine Mucke höre. Hm? Tolles Argument. Das ist ja wohl mal klar, dass die Weicheier lieber weggucken, anstatt Farbe zu bekämpfen. Ja, so sieht's nun mal aus. Warum muss ich eigentlich darunter leiden, dass du aus verrückten Verhältnissen stammst? Hammer, Schlampe. Ich mache hier mein Ding, hab mal ein bisschen mehr Respekt, ja? Bekommst du den nicht zu Hause? Meine Mutter ist auch eine Schlampe. Geschwister? Nein, die haben einen Hund. Vater? Geschieden. Ey, ich geb dir gerade jetzt in die Fresse, hast du mich verstanden? Das ist doch nicht das, was du wirklich willst. Was ich will? Was ich will, ist Aufmerksamkeit. Aber ich kann nichts. Verfickte Scheiße. Fluchen kannst du schon mal ganz gut. Weißt du was? Fick dich. Blöde Autisten. Ich muss ehrlich sagen, liebe Zuhörer, gerade fühle ich mich etwas überfahren von der Regie, dass mir ohne Vorwarnung dieser leicht verstörende Clip zur Moderation eingespielt wurde. War das überhaupt der richtige? Oder hätte ich auf dem Display lieber auf Summary drücken sollen? Ach so, na denn. Nur weil ich sportlich und blond bin und mich nicht gerne rumkommandieren lasse, bin ich also der Böse, der Aggro, ja? Nur weil ich friedlich ein Buch lesen möchte, sollte ich jedenfalls nicht im Verdacht stehen, passiv-aggressiv Unfrieden zu säen. Dann sind wir also irgendwie beide etwas angepisst von diesem Lehrfilm. Sehe ich das korrekt? Als angepisst würde ich meinen Zustand jetzt nicht gerade beschreiben. Aber ich lese ja auch Bücher. Oh Mann, du bist so eine eingebildete Ziege. Diese nachträglichen Äußerungen der Darsteller aus dem Aggressionssensibilisierungsclip helfen vielleicht, das Grundanliegen für mehr zivilisiertes Verhalten im Alltag nochmals zu verdeutlichen, sofern dies nicht schon vorher gelungen ist. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, Radio 1 will nachhaltig sein. Wie vorhin bereits erwähnt, sendeten wir den Spot mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport sowie der Initiative Dudelstopp, Musik ohne Zwang. Letzteres kommt nicht ganz von ungefähr. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass aufgedrängte Musik im öffentlichen Raum, der man nicht ausweichen kann, von vielen ebenfalls als eine Form körperlicher Gewalt angesehen wird. Zwar nicht mittels Schlägen oder Stichen, aber durchaus als sinnliche Qual. Die Ohren kann man anders als die Augen eben nicht ohne weiteres schließen und will bzw. sollte dies gerade im öffentlichen Raum ja auch nicht tun. Gewalt auf der Straße beginnt nicht erst, wenn heteronormativ geprägte Männer im urbanen Raum mit Gewehren um sich schießen. Sie beginnt für empfindungsfähige Menschen bereits deutlich früher. Die 2006 gegründete bundesweit tätige Initiative Dudelstopp hat uns einige pointierte Statements von Expertinnen und Betroffenen zur Verfügung gestellt, die wir Ihnen hiermit präsentieren, während sich die Lage in der Westberliner Innenstadt nach den jüngsten Gewaltvorfällen gegenwärtig offenbar langsam wieder beruhigt. Initiative Dudelstopp – Musik ohne Zwang. Eigentlich bin ich ja Ärztin geworden, weil ich Menschen helfen wollte. Ich habe das während des Studiums mitbekommen, dass Helfen durchaus auch ein gängiger Gedanke bei Kommilitonen war. Neben dem Mittwoch als Ruhetag. Die kriegen selbst die vielen Gesundheitsreformen nicht ganz aus einem raus, diese altruistische Grundeinstellung. Und deswegen habe ich da oft so ein ungutes Gefühl, wenn die Leute mit einer gemeinen Grippe, mit Durchfall oder Ausschlag in meine Praxis kommen und ich lasse sie da im Wartezimmer noch mit Radio 100, Krampf zwangsbeschallen. Irgendwelche Verbandsfunktionäre haben nun mal in den 90er Jahren festgelegt, dass die Gesellschaft der Sucht dieser bedauernswerten Lärmjunkies mit ihrer Stillephobie ebenso zu entsprechen hat wie beispielsweise dem Bedürfnis männlicher Singles über 40 nach einem unbehelligten jährlichen Thailandurlaub. Ich erinnere mich da an die Verarsche eines Provokationskünstlers in so einer langweiligen Talkshow vom Alexanderplatz. Er hatte dort die scheinheilige Offerte an die Berliner Faschereppe aus Kreuzberg abgegeben, ihn eigenhändig Schreiben und Lesen beizubringen. Naja, die engagierte Kultursenatorin, die auch mit bei der Sendung dabei war, hat natürlich sofort Gift und Galle gespielt. Solche unnötigen Stänkereien würden die Anbiedungspolitik des Senats an den Pöbel aus den Problembezirken sabotieren. Da hat sie nur rumgelabert und irgendwas hinterhergeschmissen wie, dass hinter diesen faschistoiden Lyrix, dieser Chauvis, ein sensibler Mensch, durchaus den unterdrückten Wunsch nach Frieden heraushören könnte. Ja, natürlich auch behaupten, wenn ich diesen reaktionären Scheiß damit Unsummen an Geldern fördern würde. Ich meine, manche Menschen scheinen ihren Lebenslügen wirklich viel fremdes Geld wert zu sein. Natürlich schlägt einem das auf die Stimmung, wenn man beim morgendlichen Brötchenkauf mit sowas wie Xavier Naidoo konfrontiert wird. Fragt man sich doch, was habe ich eigentlich verbrochen? Habe ich gestern das Hunde mit dem Katzenfutter verwechselt oder den Müll falsch getrennt oder was? Oder war ich in meinem früheren Leben so ein schlechter Mensch, dass man mich jetzt mit Christina Aguilera bestraft, wenn ich mir nur einen Slip im Kaufhaus kaufen will? Diese Läden, die sind einfach viel zu anonym und automatisiert und deshalb kommen die damit durch. Ich glaube nicht, dass die uns so konfrontieren würden, wenn sie uns beim Live-Singen in die Augen schauen müssten. Also ich möchte den Leuten von der GEMA nicht vorwerfen, dass die vorsätzlich Mist bauen. Weil alle Organisationen entwickeln noch im Laufe der Jahrhunderte so eine Art Eigenleben. Na, und dann entfernen die sich irgendwie von der Realität. Und dann kommen solche Brüder an wie Pur oder Bushido. Und die melden dann ihre Machwerke als Musik an. Und die Angestellten, die denken dann nicht sofort an geschlossene Psychiatrie oder an Nötigung, sondern die nehmen das wie gewohnt in ihren Katalog auf. Na, weil die sonst Ärger mit ihren Chefs bekommen würden und weil die auch schon so ein bisschen abgestumpft sind. Und dann kann sich das Zeug ungestört verbreiten. Also da muss keine böse Absicht hinterstecken. Als Historiker frage ich mich, ob wir in dieser modernen Zeit nicht alle schon ein bisschen zu sehr verweichlicht sind. Uns geht's gut im heutigen Europa, oder? Ich meine, bis vor 60 Jahren herrschte hier ein gigantischer, grausamer Krieg mit Tausenden von Toten. Im Mittelalter wütete die Inquisition und hätte am liebsten gleich jeden verbrannt, der an sowas wie Vernunft der Menschen geglaubt hat. Und wenn sie nicht gleich umgebracht haben, dann haben sie verfolgt, sie gefoltert, ihnen Daumenschrauben angelegt oder sonst was Furchtbares. Ich meine, im Vergleich dazu sind solche akustischen, ärgerlichen Verfolgungen wie Volksmusik oder Hip-Hop als vergleichsweise gering anzusehen. Sowas kann man ruhig aushalten, davon stirbt man nicht. Die Geschichte wird letztendlich zeigen, welcher Entwurf in Sachen Lebensqualität sich jetzt in diesem neuen Jahrtausend durchsetzen wird. Ob Menschen, die Ruhe zu ihrem neuen Luxus erhoben haben, überhaupt eine Chance haben. Mit ihrem Projekt zur Huldigung des Phänomens Stille in einer von den Anmaßungen des Lärms geplagten Umwelt. Volle Dröhnung für freie Bürger oder weniger ist mehr für die Asketen unserer Tage? Opium fürs Volk, Musik für die Massen, Dezibel für die Werktätigen. Wer will sich denn hier davonstehlen aus der kollektiven Sleazy Listening Orgie? Sie etwa? Na, hören Sie mal. Sie haben hoffentlich mit Interesse zugehört, meine Damen und Herren. Über diese interessanten Aspekte des rücksichtsvollen menschlichen Miteinanders am konkreten Beispiel aufgedrängter Musik. In unserer Redaktion gingen zwischenzeitlich einige Höreranrufe ein. Darin wurde die Sorge zum Ausdruck gebracht, dass durch die drastischen Schilderungen des Amoklaufs in der Westberliner Innenstadt das falsche Bild einer lebensfeindlichen, violenten Stadt gezeichnet wurde. Wir von Radio 1 reagieren auf diese Befürchtungen spontan mit einem Image-Spot der für den Hauptstadt-Tourismus zuständigen Senatsverwaltung für Wirtschaft mit dem Titel Berlin, eine Metropole mit Mehrwert. Es ist ja kein Geheimnis, dass der Süden der Republik eher reich und weniger sexy ist. Wir Berliner sind da anders. Wir pöbeln los, wenn uns das Geld nicht reicht. Und damit sind wir immer gut gefahren. Wir verkriechen uns nicht verschämt in eine Ecke und leiden still. Es ist einfach nicht unsere Art. Und dank unserer berühmten Kodderschnauze wissen alle bis nach Bayern runter, woran sie sind und können aushelfen. Berlin ist quasi ein riesiges Experimentierfeld für neue, moderne Lebensstile, die von Politikern vorgegeben werden, ja, und für die wir uns alle zur Verfügung stellen. Aber mal so unter Großstädtern, soziale Experimente können auch misslingen. Wir sind schließlich keine Laborratten. Und die Folgen, die tragen wir. Medikamente, Psychiater, das kostet alles Geld. Wenigstens das sollte man uns stellen. Jedes Jahr verlassen zigtausend junge Fachkräfte Deutschland, weil sie hier keine Zukunft für sich sehen. Dann sollen sie auch verschwinden mit ihrem wertvollen Expertenwissen. Wir Überlebenskünstler, wir bleiben der Hauptstadt treu. Hier sind unsere Ausbildungen in Sozial- und Verwaltungswissenschaften gefragt. Und die stehen ethisch und moralisch sowieso viel höher als IT- oder Ingenieurs-Know-how. Wenn verklemmte Moralisten behaupten, die weltweit angesagte Berliner Partyszene bestünde zu einem guten Teil aus verhärmten Großstadt-Amazonen und dummen Stirnacken mit Glatze, dann spricht daraus sicher Futterneid. Das zeigt aber auch, dass unser Senat noch nicht genug ausgibt für die Aufklärungskampagnen über freie und öffentliche Sexualität. Und dafür brauchen wir dringend mehr Geld. In vielen Dingen ist man an der Spree schon weiter. Naja, zum Beispiel Mensch und Tier. Die leben hier viel enger und inniger zusammen als selbst auf dem Land. Nehmen wir mal an, wenn deutsche Hunde und Katzen die freie Wahl hätten. Die würden nach Berlin ziehen. Und ich finde, das sagt einiges über die Lebensqualität dieser Stadt aus. Die ist längst auf den Hund gekommen. Und ich meine das im positiven Sinn. In Berlin ist man zum Glück nicht so elitär drauf und das ist auch gut so. Es wird ja nicht gern gesehen, dass manche Leute sich mit unsozialem Verhalten oder Talent Vorteile im Leben verschaffen wollen. Die ganzen Privatschulen zum Beispiel, die sich hier immer mehr breit machen. Da geht es doch nur noch um Auslese und Leistung. Und dagegen organisieren wir Widerstand. Der sollte mehr gefördert und honoriert werden. Ich hoffe, mit diesem Image-Spot konnten wir das Bild dieser schönen Stadt wieder etwas gerade rücken und verabschiede mich für heute von Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, inzwischen ist unser Reporter André Huber vom Tatort des Amoklaufs rund um den Olivarplatz zu uns bei Radio 1 gekommen, damit wir noch einige das Menschliche betreffende Fragen zu diesen dramatischen und tragischen Ereignissen mit ihm hier im sicheren Studio erörtern können. Denn wir möchten nachhaltig sein in unserem Programm und nicht nur an der Oberfläche kratzen. Die Empathie sollte gerade an so einem Tag nicht zu kurz kommen. Ja, wir wollen uns schließlich nicht alle aus Furcht zu Hause verbarrikadieren und die Schlüssel wegwerfen. Deshalb ist es wichtig, über reale, aber auch irrationale Ängste gerade auch von Großstadtbewohnern zu reden. Das sehe ich wie Sie, Silvi. Und deshalb bin ich jetzt gerne noch zu Ihnen ins Studio gekommen. Ist ja nicht so weit vom Olivarplatz, wo die Gewalttaten begannen, zum Radio 1 Hauptsitz in der Masurenallee. Nö, keine halbe Stunde zu Fuß, wenn man ausreichend zu Mittag gegessen hat. Haben Sie denn noch Furcht wahrgenommen beim Laufen durch die belebten Straßen, so kurz nach den Verbrechen? Wenn ich ganz ehrlich bin, fühle ich mich eigentlich grundsätzlich unbehaglich zu Fuß in belebten Straßen. Und dann noch in Berlin. Grundsätzlich? Aber ich bin da vermutlich kein ganz typischer Passant. Inwiefern bitte? Man soll zwar natürlich nicht hassen, aber ich verachte wirklich rücksichtslose Fahrradfahrer auf Gehwegen, die da wohl am liebsten noch Geschwindigkeitsrekorde aufstellen würden. Ach, das. Ja, das. Da sind Sie wirklich kein typischer Berliner. Wir halten das hier aus. Ich bin ja ursprünglich auch aus Bayern. Den Leuten, die mir auf dem Weg zu Ihnen begegneten, war jedenfalls nach meinem Dafürhalten nichts Ungewöhnliches anzusehen. Die haben vielleicht noch nichts von dem Terror erfahren, trotz Smartphones. Aber es hat halt nicht jeder Push-Nachrichten eingestellt. Manche wirkten trotzdem nicht besonders glücklich auf mich. Aber das kann natürlich auch von ganz anderen Gründen herrühren. Krankheiten, Geldsorgen, Liebeskummer. Zufrieden aussehende Menschen trifft man gerade in diesem Teil der Stadt ja ohnehin nicht so viel. Denken Sie? Aber das ist natürlich nur ein ganz subjektiver Eindruck von mir. Das muss nicht unbedingt an der kalten materialistischen Umgebung speziell hier im Westen liegen, der man sich nur schwer entziehen kann. Vor allem kann man natürlich als Journalistin oder als Reporter jede Menge kritisieren und monieren über kühle Exklusivität, soziale Kälte und Gefühle der Isolation, André. Das sind die Zuhörer von uns gewöhnt und das erwarten sie wahrscheinlich auch geradezu schon. Kavum. Aber man könnte sich trotzdem als Angehöriger der schreibenden Zunft hin und wieder positiv und konstruktiv in den öffentlichen Diskurs einbringen und dem lamoyanten Zeitgeist und seinen Daueralarmismus entgegentrotzen, ist jedenfalls meine Meinung. Was könnte man an einem Amoklauf bitteschön positiv hervorheben? Außer vielleicht möglichen Reminiszenzen an frühere Zeiten des sogenannten Kalten Krieges mit Männerehre, schnellen Autos und schönen Frauen. Ich weiß auch nicht, André Huber, aber James Bond hilft uns da an dieser Stelle, glaube ich, auch nicht weiter. Ian Fleming. Vielleicht sind wir beide schon etwas betriebsblind, weil wir schon zu lange im Geschäft sind. Jetzt schlägt's aber 13. Gleich 16.20 Uhr. Radio 1 ist nachhaltig. Radio 1 ist jung. Wir bringen Ihnen, liebe Zuhörer, regelmäßig akustische Clips journalistischer Nachwuchstalente, die sich bei uns bewerben. Kürzlich bekamen wir Material von einem engagierten jungen Mann zugemailt. Hören wir zusammen rein. Na, da bin ich gespannt. Er ist erfreulich offenherzig. Ich habe mich gerade beim Fernsehen beworben, denn ich bin Journalist und muss an meine Zukunft denken. Als Zusatzqualifikation kann ich anführen, dass ich gerade ein Jahr auf Volontariat in Russland war. Wie die Obrigkeit sich fürsorglich um ihre Bürger kümmert, weiß man dort sehr genau. Ich habe da einiges lernen können. Und inzwischen machen mich abweichende, schädliche Meinungen richtig wütend. Dann gibt's natürlich noch Angst als ganz wichtigen Gegenstand für die Arbeit bei den Medien. Dafür habe ich zum Glück ebenfalls ein gutes Gespür. Denn die nächste Vogelgrippe kommt bestimmt. Und falls nicht, werden gute Redakteure gebraucht, die Ersatz finden. Zulässige Alternativen sind Armut, ganz groß im Kommen, Alter, Kriminalität. Gegen die helfen natürlich nur die Experten vom Staat. Und der wird hoffentlich auch demnächst für meine Bezahlung sorgen. Ein abgeklärter und besonnener Jungjournalist, von dem wir auf Radio 1 möglicherweise noch hören werden. Mal abwarten, wie lange er sich seine Souveränität bewahren kann. Wünschen wir ihm das Beste. Vielleicht ein künftiger Kollege oder gar Freund von Ihnen. Wer kann das wissen? Freunde hat man ja doch eher im Privaten als im Beruf, würde ich sagen. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Hier soll es jetzt aber durchaus um den Menschen gehen hinter dem Reporter, der, wie heute, auch über das harte Leben berichten muss. Anders als man vielleicht vermuten würde, gucke ich ja privat nicht nur 007 oder Tarantino, sondern beschäftige mich durchaus mit ganz praktischen Glaubensfragen. Das finde ich gut. Als da wären? Alles Mögliche. Also beispielsweise die Frage nach Skinny Puppies bestem Album. Die kanadische Electro-Industrial-Band Skinny Puppy. Genau, die Darkwave-Pioniere. Deren Musik ja unter anderem gegen ihren erklärten Willen zur Folter von Guantanamo-Häftlingen eingesetzt wurde. Die das taten, haben die Kunst in Skinny Puppies Musik, die ja nur an der Oberfläche aggro klingt, nicht mal ansatzweise verstanden. Wie könnten sie auch? Perfide vom Ami-Militär nicht. Musik als angewendete Gewalt. Und es handelt sich dabei ja definitiv nicht um Rap oder Hip-Hop. Industrial Music als Folter. Das erscheint irgendwie ziemlich kulturnegativistisch. Also nicht unbedingt hundertprozentig westlich, wenn man so will. Man weiß vielleicht selber nicht mehr, wofür man eigentlich steht. Strange Death halt, wie jemand mal gesagt hat. Ich bevorzuge ja privat eher Cold Wave Music. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Danke. Was war denn nun für Sie das beste Album der Kanadier? Also für mich bleibt Vivisect Six nach wie vor das nachhaltigste Album der Puppies. Die sich ja zeitlebens sehr gegen besonders grausame Tierversuche mit Vivisektionen stark gemacht haben. Abtrennungen von Teilen lebender Organismen. Frei nach Schopenhauers Motto, lass deinen Synthesizer klingen für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Das ist doch mal was Sinnvolleres als das ewige Boy trifft Girl oder Boy trifft Boy Songschema. Die Anzahl solcher Treffen war insgesamt sicher ausreichend. Aber manche glauben ja allen Ernstes, dass das Rabies-Album mit Unterstützung des unsäglichen Gitarrenschrammelsozialisten Alan Jurgensen der Durchbruch für Electro-Industrial Rock war. Na, denen ist doch wirklich nicht mehr zu helfen. Die denken sicher auch, dass Trent Reznor von Nine Inch Nails ein ernstzunehmender Künstler und kein zurecht designter Schönling der Musikindustrie ist. Ja, das steht zu befürchten. Jedenfalls, für manche Leute sind das tatsächlich Dogmen, was die Musik angeht. Andere wiederum streiten sich darüber, ob nun Hunde oder Katzen einen größeren emotionalen Benefit für ihre Halterinnen haben. Auch eine Art von Glaubensfrage für das Seelenheil von Großstadt-Singles. Meinen Sie, wenn der mutmaßliche Amokläufer vielleicht mit einem Hund zusammengelebt hätte, dass dann der ganze Wahnsinn heute ausgeblieben wäre? Sie gehen davon aus, dass er Single und ohne Freundin bzw. Freund oder Hund war. Mhm. Sieht für mich verdammt danach aus. Und hört sich für mich, ehrlich gesagt, nach einem reichlich ernüchterten Statement gegen den Individualismus an. Wie von Leuten, die blau wählen, meinen Sie? Na, so weit sind wir zum Glück noch nicht, dass man den aktiven Wahlvorgang nur betrunken erträgt. Dass Ihre Hörerinnen und Hörer Ihr Radioprogramm so ganz weitgehend ohne Musik ertragen, finde ich übrigens irgendwie beeindruckend. Und das sage ich als bekennender Musikfan. Aber ist das nicht irgendwie ein Widerspruch für Sie? Entschieden nein, denn der inflationäre Gebrauch als bloße Klangtapete entwertet ja die Einzigartigkeit der Kunst. Der letzte Intendant, den Radio 1 hatte, übernahm gegen viel Widerstand die Forderungen der inzwischen umstrittenen zivilgesellschaftlichen Initiative Dudelstopp nach reinen Wortbeiträgen in unseren Programmplan. Unsere neue Intendantin versucht das gegenwärtig wieder rückgängig zu machen oder zumindest zu entschärfen. Also, mich stört's nicht, dass wir uns ganz in Ruhe unterhalten können. Aber manche Hörer halt. Behauptet wer, bitte? Berufene Expertinnen, André Huber. Na denn? Na denn? Schönes Schlusswort, oder? Passend, würde ich meinen. D'accord. Wir wünschen an dieser Stelle unseren Hörerinnen und Hörern nicht nur, aber ganz besonders im Westen der Stadt einen geruhsamen und vor allem tragödienärmeren Abend. Da schließe ich mich gerne an, wenn ich darf. Das dürfen Sie sofort. Nur warten Sie damit bitte kurz bis nach dem Programmhinweis für die folgende Sendung gleich nach den 17 Uhr Nachrichten. Nur bevor ich es bis dahin vergesse, dem jungen Mann aus dem Bewerbungsclip möchte ich ebenfalls wünschen, dass er schon bald jemanden Potentes findet, der für seine Bezahlung sorgt. Vielleicht kann ihm ja auch die kreative Mitte helfen. Hören Sie mal zu. Radio 1, das O-Tonradio. Wir bringen die meisten O-Töne. Zum Beispiel im Anschluss an die nächsten Nachrichten in unserem Feature über die neue Bürger- und Kunstbewegung der sogenannten kreativen Mitte. Die kreative Mitte. Linker als rechts, rechter als links. Gute Menschen und Unmenschen machen um sie gleichermaßen instinktiv einen Bogen. Die kreative Mitte ist vielleicht nicht perfekt, aber sie ist das Beste, was wir im Moment haben. Und naturgemäß kann die Mitte nicht extrem sein. Außer vielleicht in Zeiten, in denen ohnehin alles zu extrem neigt. Aber davon sind wir im Moment zum Glück weit entfernt. Also bei der Standortbestimmung der kreativen Mitte, da wird meines Erachtens der horizontale Aspekt viel zu sehr beleuchtet. Also ich meine links oder rechts. Was ist mit der Vertikalen? Mit den Gläubigen oder den Ungläubigen, den Atheisten? Ich meine, für die da oben liegt sich der Staat ja neuerdings doch ziemlich ins Zeug. Kann man nicht anders sagen. In der Kunst geht es nicht immer basisdemokratisch zu. Da ist eher Vertrauen in die Vordenker und Alphatiere angesagt. Sonst guckt man ja zu nichts. Warum soll es bei den Kreativen anders sein als bei den Mächtigen? Am Begriff kreative Mitte stört mich, dass in der Mitte ja auch Menschen leben, die nicht als kreativ bezeichnet werden wollen und die sich selber auch nicht als kreativ bezeichnen würden. Die sich vielleicht eher als ausgegrenzt sehen oder in die Ecke gedrängt. Gleich nach den Nachrichten unser Feature über die neue Bürger- und Kunstbewegung der kreativen Mitte. Radio 1, keine Angst vor Staatsnähe. Jetzt verstehe ich, wie Sie das eben meinten mit Ihrem Wink auf das Feature, Silvi. Unser journalistischer Aspirant wäre natürlich gut beraten, sich politisch weder auf links und natürlich schon gar nicht auf rechts festlegen zu lassen. Wir wissen ja, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zum Glück ein ausgewogenes Programm bieten. Ja. Im Sollen. Danke, dass Sie noch zu uns ins Studio gekommen sind, André Huber. Und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns von Radio 1 weiter Ihr offenes Ohr schenken. Es folgen jetzt als nächstes die 18 Uhr Nachrichten.